Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Wer unsere Heimatseite besucht, der sieht viel über Holger Biege im vergangenen Jahr. Der Künstler ward gestorben. Jetzt wird auch das Buch besprochen von Wolfgang Martin in den nächsten 2 Stunden. Und los geht's mit einem Track aus dem Gründungsjahr von Radio Marabu 1984. Ja, und da erschien ein Album von Holger Biege, das erste und einzige in der BRD. Als ich verloren schien, rings um mich Ende, sah ich dein Lächeln blühen, zwang mich zur Wende hin. In mir dein erstes Wort traf mich laut wie ein Schrei. Jenseits der Ängste warst du. Wo ist mein Dunkel hin, seit ich voll Liebe bin? Jenseits der Schwäche warst du. Du hast mich aufgeweckt, ließest das Licht herein. Hab ich mich je versteckt, nichts scheint mir wahr zu sein. Jenseits der Lüge, dort wo mich der Mut verließ, jenseits vom Tiefsten warst du. Wo ist die seit ich voll Liebe bin, diesseits vom Leben wirst du sein. Als ich verloren schien, als ich ein anderer war, wollt vor mir selber fliehen, fand in dein weiches Haar. Du mit der leichten Hand holtest mich fort vom Rand. Was ich nun liebe, machst du. Jenseits der Lüge, dort, wo mich die Kraft verließ, tödliche Flüge warst du. Da sehe ich die Gesichter 1984 bei den Radiostationen in der BRD. Das kann man doch nicht spielen, und die konnten damals noch deutlich mehr spielen als wir heute. Holger Biege, diesseits vom Leben, für seine Ehefrau Cordy, die auch schon zu Gast war auf Radio Marabu. Bild mit ihr und Anne Chilling seht ihr auf www.radiomarabu.de. Jetzt Falkenberg, die Apathie der Sterne. Aber sowas Ernstes kann man doch nicht spielen. Eine Hommage von Holger Biege, das Buch von Wolfgang Martin. Der Autor spricht in diesen 2 Stunden. Zeit fallen, die Zeit hört mich fallen, an gestaltlosen Welten vorbei. Entfernung ist Sehen und Stille verstehen und der Moment die Staffelei. Sonnenbruder, Apokalypse in der Gedankenkaserne. Und im Crescendo der Monotonie, die Apathie der Sterne, die Apathie der Sterne. Das Verstehen der Reise ist die Reise zum Verstehen, wann wird Stille Resignation? Die Nähe betrachtet alles verschieden und die Befreiung der Faszination. Sonnenbruder, Apokalypsen in der Gedankenkaserne und im Crescendo der Monotonie, die Apathie der Sterne, die Apathie der Sterne. Durchfühlt und durchfühlt bebildert, das immer und alles liquidiert. Erfahrungen werden Parodien der Idee, Verlassenschaften paralysiert. Somnambule, Apokalypsen in der Gedankenkaserne und im Crescendo der Monotonie, die Apathie der Sterne, die Apathie der Sterne. Und Welt und Bewusstsein in hauchdünnen Maschen verwoben. Ich sehe alles und alles, weil alles mich sieht, versunken und wieder gehoben. Somnambula, Apokalypsen in der Gedankenkaserne und im Crescendo der Monotonie, die Apathie der Sterne, die Apathie der Sterne. Radio Marabu. Hallo, hier ist Marc von Friedrich Sunlight und ihr hört Radio Marabu auf Kurzwelle 61.50. Sag's Liebe morgen erst oder im Mai, im nächsten Jahr. Sag einfach nur, es ist nicht wahr. Leg die Jacke wieder ab und bleib noch da, ich mach dir einen Tee. Schau doch mal raus, gleich fängt es an zu regnen, es ist schon ganz grau. Außerdem, Berufsverkehr, bleib Liebe noch ein wenig hier. Zieh die Schuhe wieder aus und stell den Koffer in den Schrank. Ich glaub, es gibt Schnee. Sag es erst morgen. 56. Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. It's still in San Diego. can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa say a man is but is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington ein bisschen nach Isley Brothers. Duran Jones in The Indications, davor die neue Single von einem meiner persönlichen Lieblingskünstler, Gino Vanelli, ist wieder da. Eine schlechte Autofahrerin, Gloria Jones mit Tainted Love, diesen Titel machten zum großen Hit Soft Cell, davor Friedrich Sandleit, Robert Gläser, Falkenberg und Holger Biege, um den geht's gleich mit Wolfgang Mann. 2019, 35 Jahre Radio Marabu. Linke Hände machen nichts, solange sie Musik handverlesen können. Dafür stehen auf Marabu Donata, Frank Göbel, Lord Litter und Viktor Alders. Mit Herz für eure Ohren, Marabu. Lord Litter aus Radio Marabus Hauptstadtstudio. Mit Analysen zur aktuellen Lage der Gesellschaft. Bret Hart. Thank you. Lord. Lord Little's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Ja, hier ist der Herr Fuchs und ich grüße alle Hörer, die Großen und die Kleinen von Radio Marabu. Das neue Programm Pitti Platsch, so ein Zirkus, Premiere fand am 6. April 2019 in der Kupferstadt Hettstedt statt. Die Sommertermine 22. Juli 10.30 Uhr Dierhagen-Waldbühne, 18.30 Uhr Kirchdorf Sporthalle. 23. Juli 10.30 Uhr Zingsthotel für Jahreszeiten, 18.30 Uhr Rostock-Warnemünde Kurhaus. 24. Juli 10.30 Uhr Ahlbeck-Pommernhalle, 18 Uhr Zinnowitz Blechbüchse. 25. Juli 10.15 Uhr Putbus Theater, 25. Juli 18.30 Uhr Kühlungsborn Konzertgarten Ost. 26. Juli Zoo Stralsund, 10 Uhr und um 18.30 Uhr Boltenhagen Weiße Pik. Gespielt wird mit den Originalpuppen aus dem Fernsehen, geführt von den Mitwirkenden des Pitti Platsch Ensembles. Das Buch für die neue Show schrieb Martin Kahn und die Musik stammt aus der Feder von Helmut Frommholt. Also hallo, hier ist Helmut Frommholt und ich grüße euch auf Radio Marabu. Hier ist Schmetterlingchen. Wir sind wieder auf Tour. Mehr Infos auf Showexpress Köln. Geburtstagsfeier. Europe's Alternative Music. Unglaublich, aber wahr. Radio Marabu. 35 Jahre. 35 Jahre. Radio Marabu. Sagte mal ein großer Dichter, dass ein Mann im Leben die drei Dinge schaffen solle, dass es lohnt. Er soll einen Baum einpflanzen und ein Buch im Leben schreiben und dann soll er zeugen einen Sohn. Ja, so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es in dem Menschenkot. Aber wie nur macht man es wahr? Denn ich kannte viele Bäume, die vor ihrer Zeit schon starben. Irgendetwas standen sie im Weg. Darum scheint es mir viel klüger, einen Baum mir auszusuchen, den ich in der großen Stadt dann pfleg. Ja, so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es hin. Aber so nur hat es noch Sinn. Wie viel Bücher hat die Menschheit und wie kurz ist so ein Leben? Nur ein Bruchteil davon liest man dann. Warum denn ein Buch noch schreiben? Viele ungelesen bleiben, nicht zu reden davon, ob man's kann. Ja, so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es in den Menschen fort. Aber wo nur ist noch der Sinn? Wie viel Kinder hat die Erde? Wie viel Eltern haben Sorgen, nicht alltäglich ist das täglich Brot. Kinder bleiben ungeboren, Frauen haben sich geschworen, selber zu entscheiden ohne Not. Ja, so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es in den Menschen fort. Aber wo nur ist noch der Sinn? Ja, so einfach sprach er aus das Wort und nun lebt es in den Menschen fort. Aber wo nur ist noch der Sinn? Radio Marabu begrüßt am Telefon Wolfgang Martin. Hallo, guten Tag. Wolfgang Martin, ich muss mal kurz erklären zur Biografie, bevor wir über die aktuelle Geschichte, über das aktuelle Buch sprechen. Autor, Redakteur, geboren in Luckewalde, dann DJ, Discjockey, ich sag mal lieber Schallplattenunterhalter, freier Autor und ab 76 Redakteur und Moderator in der Redaktion Jugendmusik von Stimme der DDR, dann später Musikredakteur von DT64 und nach der Wende ORB, RBB und dann Musikchef bei Antenne Brandenburg. Und ich möchte gleich mal vorab sagen, für mich eine musikalische Instanz, weil ich habe all die Sender immer mal wieder gehört. Das ist sehr nett, Dankeschön. Also Musik ist im Blut. Musik ist im Blut von Anfang an. Ich habe als junger Kerl, also mal abgesehen von dem, was alle gemacht haben, ein bisschen Gitarre, autodidaktisch im Schulchor gesungen und wollte dann eigentlich ein Instrument, mein Trauminstrument war das Klavier, Piano, dann auch professioneller angehen. Aber dann kamen irgendwie die Beatles und die Stones dazwischen und die wilden 60er Jahre, wo ich als Teenager unterwegs war und dann irgendwie Spaß am, wie hast du so schön gesagt, am Schallplattenauflegen gefunden habe. Ne? Schallplattenunterhalter, ja. Ja, auch eine Spielerlaubnis machen müssen. Das nannte sich ja Zulassung für Schallplattenunterhalter. Ne? Und neben meiner Tätigkeit als Redakteur im Rundfunk auch für öffentliche Veranstaltungen als Programmgestalter und Moderator. Und da war das dann die Zeit, wo ich eigentlich sehr, sehr viel mit fast allen Bands und Musikern, die in der DDR on top waren, im Lande unterwegs. Wir haben in den verschiedensten Häusern regelmäßige Veranstaltungsreihen gehabt, zum Beispiel die Musikauktion in der Stadthalle Cottbus. Wir waren in der Rockarena von Jena. Wir waren in Görlitz in dem wilden Jugendfreizeitzentrum Zwei Linden. Und ja, überall kannte man uns, den Wölfi mit seiner Diskothek und den Veranstaltungen. Und da habe ich dann natürlich auch die vielen Musiker kennengelernt. Also ich fing so in den 80er Jahren an und hatte immer aus viel Respekt vor den Musikern nicht selbst gespielt, sondern habe sie nur angekündigt. Ja, genau. Es gibt ein älteres Buch bereits, da geht es um Maschine, das hast du geschrieben und jetzt ist ein neues herausgekommen, Holger Biege. Ich frage es mal ganz spontan, wer liegt mehr am Herzen von der Musik? Das kann ich gar nicht so genau sagen, nicht? Weil die sind ja so unterschiedlich, wie es unterschiedlicher eigentlich gar nicht geht in der Musik. Ne? Also ich habe natürlich schon beide eigentlich gleich auf gern. Ne? Also mit Maschine war ich ja, da war ich 20, als ich den kennenlernte und seitdem sind wir sozusagen fast unser ganzes Leben befreundet, haben natürlich auch über den Job viel gemeinsam miteinander zu tun gehabt. Ich war jetzt nicht immer Fan oder nur begeistert von den Songs, die die Pudis, also die auch Maschine gemacht hat, aber ich fand schon immer sehr beachtlich, mit welcher Konsequenz und mit welchem Ehrgeiz und mit welchem Anspruch Maschine immer seine Karriere zuerst mit den Pudis und jetzt schon seit einigen Jahren auch solistisch verfolgt hat. Und bei Holger Biege war das zumindest vom Kennenlernen her ähnlich. Da darf ich mir sogar anrechnen, ein bisschen auch seine Karriere mit angeschoben zu haben, war jedenfalls von den ersten Rundfunkproduktionen an mit dabei, hat mich immer um seinen Rat gefragt und so sind wir uns auch persönlich näher gekommen. Und Holger habe ich natürlich auch in allererster Linie wirklich als ganz, ganz großen Musiker geschätzt und gewürdigt. Da hat man sich dann selber lieber nicht mehr ans Klavier gesetzt. Oh yeah, auf jeden Fall, ja. Was spielen wir jetzt von Holger Biege? Gibt es so ein persönliches Lieblingslied? Das ist auch wieder so eine schwierige Frage, nicht? Also ich liebe natürlich in erster Linie seine beiden Amiga-Langspielplatten, aber im Zuge der Recherchen für das Buch habe ich mich natürlich auch noch ein bisschen intensiver mit seinem, ich sag mal, Spätwerk oder mit den Platten, die er nach der Wende produziert hat. Und da liegt mir schon einiges am Herzen, auch von dem Album Leiser als Laut. Also ich fand ja immer, dass das ein vergleichsweise zu den beiden Amiga-Platten unterbewertetes Album war und vor allen Dingen auch dann seine letzten Geschichten. Ne? Ich würde mich jetzt da gar nicht auf einen Titel festlegen. Ich finde eigentlich auf jedem Album von Holger Biege mindestens 1 bis 3 Songs, die so genial sind, dass man sie eigentlich auch häufiger im Radio hören müsste. Dann spielen wir das jetzt. Ich spiele seit kurzem auch erst die späten Werke, weil ich habe mich ja auch eben beruflich, wir sind uns ja im vergangenen Jahr mal über den Weg gelaufen, näher mit dem Spätwerk befasst. Und so machen wir das jetzt. Wir spielen jetzt was aus Leiser und Laut. Die Dinge ändern sich, das Wetter schließlich auch. Die Zeit treibt gnadenlos, die Erde, mir ist mulmig im Bauch. Der Fortschritt wird immer älter, die Herzen kaum noch kälter. Und dann kommt dir so ein Typ aus früherer Zeit und fragt: Rauchst du nicht mehr? Und sag mal, trinkst du nicht mehr? Hey, singst du nicht mehr? Man hat so lang nicht mehr gehört von dir, ja. Bringst du's nicht mehr? Meistens leb ich still in einem Baum. Zweige nah und tauschen für den Raum. Manchmal such ich, manchmal fluch ich. Und allein mir hart zu führen ist mehr als nur da zu sein, mehr als nach Sinn zu fragen, reicher als reich zu sein. Der Nation, was du von der Welt so wissen solltest, wissen die schon. Meine Karten halte ich offenbar noch selber in der Hand. Denn warum? Sonst fragt der Typ aus früherer Zeit. Ausgerechnet rauchst du nicht mehr? Und sag mal, trinkst du nicht mehr? Singst du nicht mehr? Man hat lang nichts gehört von dir, ja. Bringst du's nicht mehr? Meistens leb ich still in einem Baum. Zweige nah und rauschen für den Raum. Manchmal treib ich, manchmal bleib ich. Und schon ihre Haut zu spüren ist mehr als nur da zu sein, mehr als nach Sinn zu fragen, reicher als reich zu sein. Leben, leben, mehr als nur da zu sein, mehr als nach Sinn zu fragen, reicher als reich zu sein. Manchmal fluch ich und allein ihr Herz zu führen ist mehr als nur da zu sein, mehr als nach Sinn zu fragen, reicher als reich zu sein. Leben, leben, mehr als nur da zu sein, mehr als nach Sinn zu fragen, reicher als reich zu sein. Leben, leben, mehr als nur da zu sein. Reicher als reich zu sein. Holger Biege auf Radio Marabu am Telefon, Wolfgang Martin. Jetzt ist ein Holger Biege-Buch erschienen. Das hat einen traurigen Anlass. Der Künstler ist im vergangenen Jahr gestorben. Trotzdem, wie ist das Buch entstanden? Also es gab ursprünglich die Idee mit dem Verlag Bild und Heimat in Berlin, Berliner Buchgesellschaft, ein Buch über die Biegebrüder zu machen. Darauf gekommen war ich mal in einem Gespräch mit dem Bruder von Holger, Gerd Christian. Ich hatte allerdings auch in den letzten Jahren immer mal wieder Kontakt zur Familie Bieger, also zu Cordy und Holger, der ja schon so schwer krank war. Ich konnte leider gar nicht mehr mit ihm persönlich reden, aber es gab zum Beispiel 2013 wurde ich gebeten, den Booklet-Text für diese wunderbare 5-CD-Veröffentlichung vom Jörg Stempel zu schreiben, Holger Biege, die 5 Originalalben, die er veröffentlicht hatte, also die ersten beiden Amiga-Platten, die Polydor-Platte, die er in Hamburg produziert hatte, das eigene Gesicht, und dann eben die beiden Nachwendeplatten Leiser als Laut und Zugvögel. Und da hatte ich mich ja dann dadurch auch nochmal sehr intensiv mit dem Repertoire von Holger beschäftigen können. Dann hatte ich ihm eine Grußbotschaft zu seinem 65. Geburtstag geschickt, und dann hatten wir eigentlich schon eine Verabredung zu einem Konzert, ich glaube sogar auf der Insel Rügen oder in Bad Klein, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ja, dazu ist es leider nicht mehr gekommen, weil Holger ja am 25. April des vergangenen Jahres gestorben ist. Und daraufhin hat der Verlag nochmal die Richtung geändert und gesagt, dann bitte doch ein Buch über Holger Biege, eine Hommage, eine Würdigung dieses wirklich so großartigen Musikers. Und in diesem Buch war ja klar, das ging ja nicht ohne seinen Bruder und auch ohne seine Frau Cordelia, die ich dann an mehreren Tagen, also in stundenlangen Interview-Sessions, nochmal befragen konnte. Und das war wirklich auch sehr, sehr emotional. Unterm Strich ist es dann eigentlich doch fast auch so ein Buch der beiden Biege-Brüder geworden, denn die ersten 25 Lebensjahre sind sie ja fast unzertrennlich immer gemeinsame Wege gegangen, und der ältere Bruder Gerd Christian Biege hat seinen 2 Jahre jüngeren Bruder Holger immer irgendwie an die Hand genommen, hat ihn zu Sachen in Berlin dann mitgenommen, zum Beispiel in den Jugendclub Langhansstraße, wo Holger seinen ersten Live-Auftritt quasi vor Musikern hatte, und das war ja dann der Anstoß auch seiner Karriere, also der ganz große Aha-Effekt, als da Leute wie Klaus Lenz, Sigurd Schubert, Gerhard Larz von Modern Soul, Martin Schreier von der Sternkombo Meißen, als die das allererste Mal Holger Biege mit 3 internationalen Songs am Klavier singend und spielend erlebt haben, man hätte buchstäblich die Stecknadel fallen hören können, so haben es mir die Musiker beschrieben, und so emotional war dieser Moment, als sie zum ersten Mal diese soulige Stimme dieses damals jungen 20-jährigen Musikers gehört haben. Was hast du zur Recherche hinzugezogen? Du sagtest schon Gespräche mit Cordelia natürlich, aber auch so an Literatur, du warst ja auch Autor im Neuen Leben jahrelang. Ja, also ich habe natürlich ganz tief erstmal in meiner eigenen Gedächtniskiste gekramt, nicht? Und Gott sei Dank, ich war da nicht so ganz genau, dass ich nur alles aufgehoben habe, was ich mal geschrieben habe und was veröffentlicht wurde. Aber die Sache mit Holger, die hatte ich noch. Und dann gab es einen großen Glücksumstand bei meinem Besuch bei Cordelia, Cordy Biege, seiner Frau, zu Hause. Das war Anfang September letzten Jahres, also Holger war ja gerade 4 Monate gestorben, und das war natürlich sehr bewegend, als ich da in das Haus kam und in das halb ausgeräumte Studio und Arbeitszimmer von Holger, und da standen in der Ecke so 2 große Kisten mit allerhand Papierkram drin. Da sagte Cordy zu mir, wenn du möchtest, kannst du das gerne mitnehmen. Na, ich komme jetzt eh nicht dazu, das durchzusortieren. Und das war natürlich eine wahre Fundgrube für mich, weil da waren wirklich alle Artikel drin über Holger, die sie so die letzten 40 Jahre, kann man ja sagen, also vom Beginn seiner Karriere an gesammelt haben. Und da waren auch viele Dokumente drin. Da habe ich nochmal seinen Berufsausweis gefunden und seine Zulassung, die er bekommen hatte. Dann Geschichten, die auch nicht so erfreulich waren, nicht, also worüber wir auch geschrieben haben, nicht, dass es ja ein Berufsverbot für ihn 1982/83 in Neubrandenburg gegeben hat, also von der dortigen Konzert- und Gastspieldirektion ausgesprochen. Und ein paar Briefe waren dabei, die ich auch mitnehmen durfte. Und so hat sich da einiges zu einem wirklich recht persönlichen und geradezu intimen Mosaik gefügt. Also Dinge, auf die ich zurückgreifen konnte. Ich habe jetzt nicht nur die spektakulären Sachen genommen, die sich beispielsweise eine Zeitung, die mit den vier Buchstaben gewünscht hätte, soweit sollte es nicht gehen, weil wir waren ja von Anfang an alle einig, der Verlag, die Protagonisten, die Musikerkollegen und eben auch ich als Autor, wir schreiben eine Würdigung des Künstlerlebens Holger Biege. Das Künstlerleben von Holger Biege hat natürlich auch ein paar Ecken und Kanten, da möchte ich gleich drauf kommen. Zuvor aber, wir haben zwei Amiga-Platten, die sich verkauft haben wie Heu, das kann man glaube ich sagen, oder? Richtig, ja, genau. Die würde ich auch durchweg... Als sie veröffentlicht wurden und dann erstaunlicherweise auch noch jedes Mal, wenn sie wieder veröffentlicht wurden, das passierte ja erst nach der Wende, weil Holger war ja 1983 in den Westen gegangen, dann war ja erstmal absolutes Tabuthema in der DDR, also auch bei uns im Rundfunk, nicht? Wir durften ihn ja dann nicht mehr spielen und auch nicht die Kompositionen, die er zum Beispiel für seinen Bruder geschrieben hat, nicht? Und dann nach der Wende sind die Sachen ja in verschiedenen Compilation, aber eben auch nochmal als Originalalben veröffentlicht worden, dann eben auch zum ersten Mal auf CD. Und da ging das nochmal von vorne los, ne? Dass die sich eben wirklich auch in sehr, sehr hohen Stückzahlen verkauft haben. Also wie gesagt, die beiden LPs habe ich auch, finde ich auch beide, auch als Kritiker, absolut genial. Und ich hänge immer noch sehr an der Single Sonnenmeer, die hätte ja einen Ausblick gegeben. Da lag aber ein bisschen Zeit zwischen den beiden Alben und Sonnenmeer. Genau, genau. Das war ja schon ein Titel, der war geplant für das dritte Amiga-Album. Also da haben die so 1981, 82 angefangen dran zu arbeiten. Da hatte er ja auch den Texter Werner Karma mit im Boot, weil nach den beiden tollen Platten mit Ingeborg Branona und Fred Gerz als Texter wollte Holger sowohl musikalisch als auch hinsichtlich der Texte neue Wege gehen, und da war ja damals der Meinung, das kann man dann auch mal mit anderen Leuten ausprobieren, und Werner Karma hatte ja gerade sich seine ersten Spuren mit Silly verdient und auch noch mit anderen Texten für andere Bands, und ja, und die hatten ja auch eine ziemlich kongeniale Partnerschaft, nur leider, also ein paar Titel für dieses Album waren schon fertig, unter anderem eben natürlich auch Sonnenmeer, das war ja schon als Single veröffentlicht und sollte dann eben auf dieses Album kommen. Und ja, und dann ging der liebe Holger in den Westen und dann war das in der DDR erstmal erledigt. Aber man hat das Thema sofort nach der Wende wieder aufgegriffen und dann ist der Titel ja auch mehrfach veröffentlicht worden. Dazu gleich mehr. Jetzt spiele ich mein Lieblingslied von Holger Biege, Reichtum der Welt. Groß ist der Reichtum der Welt. Heute noch. Und unsere Erde bleibt unser Stern. Wenn auch die Menschheit heute schon nach anderen Sternen greift, bleibt die Erde der eine Stern, wo alles wächst und reift. Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch? Oder ist vieles davon schon hin? Die Die Luft, die uns erst leben lässt, hüllt den Erdball ein. So für alle, die nach uns kommen, sie schon vergiftet sein. Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch? Oder ist vieles davon schon hin? Das Land und auch die Ozeane können sich nicht wehren. Ihre Schätze sollen späteren auch so wie uns gehören. Gehört der Reichtum der Welt allen schon? Oder bleibt vielen nicht viel versagt? Mehr zu Holger Biege und mit Wolfgang Martin in der nächsten Stunde. Jetzt zu einer britischen Prog-Band namens Warm Rain und einem Eurythmics-Cover. Here Comes the Rain Again. Is it rain?